Schneeflocken fallen leise in monotoner Weise. Der Himmel ist so grau. Schneeflocken fallen leise in monotoner Weise. Der Himmel ist so grau. Thank you. fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Der Mai war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihm. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihm. Trieb hinaus, lass irre Hunde heulen vor, lass irre Hunde heulen vor ihres Herren Haus. Die Liebe liebt das Wandern, Gott hat sie so gemacht, von einem zu dem anderen. Vom einen zu dem anderen, Gott hat sie so gemacht. Die Liebe liebt das Wandern, fein Liebchen, gute Nacht. Von einem zu dem anderen, fein Liebchen, gute Nacht. Tritt nicht hören, sacht, sacht die Türe zu. Schreib im Vorübergehen, ans Tod ihr gute Nacht, damit du So traurig da, mein Haupt auf schlaffer Hand, als ich in mir allein mich sah und keiner mich verstand. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihm. Nun schiebe ich so drüber, der Weg gehüllt in Schnee. Ich möcht nicht wieder Atem holen. Es brennt mir unter beiden Sohlen. Oh, Muss ich lächeln, wenn mich einsam Lüfte fächeln, muss ich lächeln, lächeln. Thank you. America, and ain't now it's a winter. Winter in America. And all of the healers done been killed. Sent away. Winter in America, and ain't nobody fighting, 'cause nobody knows what to say. And ain't nobody fighting, 'cause nobody knows, nobody knows. Traveling lady, stay a while until the night is over. I'm just a station on your way. I know I'm not your lover. Well, I live with a child of snow. When I thank you. Saucer, die Ketten, ist schön.